Die beiden Songschreiber und Sänger, Stückeschreiber von Squeeze, Chris Difford und Glenn Tilbrook, haben 1984 ein eigenes Album veröffentlicht. Ein Stück darauf wurde von Tony Visconti im eigenen Good Earth Studio aufgenommen. Visconti hat dabei natürlich auch die Streicher wiederum arrangiert und das Ganze abgemischt, The Apple Tree. Und auch hier kann man eine etwas andere Seite Viscontis hören, nicht nur Pop à la T-Rex, sondern etwas verschrobener, mehr um die Ecke, wie ja auch nicht alle Bowie-Sachen auf Anhieb eingängig und leichte Kost sind. Es geht jetzt nämlich noch ein bisschen komplizierter, konstruierter, gebastelter weiter, Gentle Giant. Damals nannte man so etwas progressive Rockmusik. Hervorgegangen Gentle Giant aus der Band Simon Dupree and the Big Sound mit einigen kleineren Hits Ende der 60er. 1970 produzierte Tony Visconti das Debütalbum von Gentle Giant. Verschachtelter, verquaster Rock, so altbacken und unmodern, dass es fast schon wieder interessant ist, als Faszination des Grauens. Wir haben in der ersten Stunde Ride a White Swan von T-Rex gehört. Und im selben Jahr hat Tony Visconti dieses hier produziert. Das ist schon relativ merkwürdig.